Welches Werk der Gottesverehrung wird uns an den Feiertagen vorgeschrieben? Es wird uns vorgeschrieben, Andächtig dem der heiligen Messopfer beizuwohnen durch ein kirchliches Gebot. Kirchlichen Gebot steht es nicht drin. Die genaue Art und Weise, wie wir Gott am Tag des Herrn, am Feiertag und am Sonntag ehren müssen, ist eine Präzisierung des dritten Gebots und deswegen bringen es die Leute ständig durcheinander und kennen sie nicht aus. Das ist ein kirchliches Gebot, das also nicht immer erfüllt werden kann, Ausnahmen haben kann. Das Gebot nicht.